Herkules und der Stall des Augeas. Polybios berichtet. Nach der Erzählung des guten alten Gustav Schwab soll die fünfte Arbeit, die Herkules verrichten musste, darin bestanden haben, dass er den Stall des Augeas in einem Tage ausmistete. Nun kommt es mir nicht zu, etwas über einen deutschen Dichter zu sagen. Ich bin Grieche, ich heiße Polybios und stamme aus Samos. Da jedoch Gustav Schwab seine Erzählung auf die Berichte griechischer Dichter hin verfasste, kommt es mir zu, etwas über die Dichter meines Volks zu sagen. Ich beschäftige als Sekretär unseres Nationalhelden Herkules deren einige. Gewiss, Homer und Hesiod, die repräsentabelsten Dichter unseres Jahrhunderts, konnten wir uns nicht leisten. Das überstieg bei weitem unser Budget. Die 26 Verse im 12. Gesang der Odyssee kamen teuer genug zu stehen. Die Dichter, mit denen ich mich zum täglichen Bedarf der Propaganda herumzuschlagen hatte, waren guter Durchschnitt. Nicht mehr, doch lässt sich mein Eindruck über diesen Dichterdurchschnitt dahin zusammenfassen, besseres Gelichter. Unfähig zur objektiven Berichterstattung waren unsere damaligen Poeten nichts weiter als unseriöse Übertreiber und abergläubische Märchenerzähler, wobei sie jedoch, um gerecht zu sein, im Falle des Augeas-Stall nicht eigentlich übertrieben, sondern untertrieben. Es fiel ihnen einfach keine bessere Version einer Geschichte ein, die für uns alle peinlich war. Die Wahrheit hätte Herkules ruiniert. Eine Tatsache, die ein so unkomplizierter Charakter wie der seine nie begreifen konnte. Er hielt die Dichter für unnütz und verkannte den Wert der Propaganda schmerzlich. Polybios, verehrter Meister Herkules, ich habe dich zu meinem Sekretär gemacht. Ich zahle dir 850 Drachmen im Monat. Eine enorme Summe. Ich habe in Athen und auf Rhodos studiert, verehrter Meister. Dazu unterhältst du in deinem Büro 20 Dichter, was mir weitere 200 Drachmen im Monat ausmacht. Propaganda ist für einen freischaffenden Nationalhelden lebensnotwendig, verehrter Meister? Das schon. Aber müssen diese Dichter denn auch so teuer sein? Ich habe die billigsten genommen, die zu finden waren, verehrter Meister. Sie geben sich die größte Mühe. Und das Resultat? In jedem Kiosk kann man die Hefte mit den farbigen Umschlagsbildern kaufen. Herkules erlegt die Hydra, Herkules und der Riese Antaios, des Herkules Liebesnacht mit den 50 Töchtern des Thespios. Man betrachtet mich als einen ewig betrunkenen Kraftmeier und dies gestützt auf die Literatur, die meine Dichter über mich herausgeben. Wir sind leider gezwungen, volkstümlich zu sein, verehrter Meister. Wir haben den bescheidenen Gewinn, den die Herkules-Bücherei abwirft, dringend nötig, denn in Anbetracht ihrer Schulden. Dies eines der Gespräche, Sie wurden von unserem Nationalhelden bei weitem heftiger geführt, als es wohl den Anschein hatte. Seine Aufregung, kamen wir auf seine Schulden zu sprechen, waren stets ungemein und in Hinsicht auf seine beträchtlichen Muskelkräfte nicht ungefährlich. Kurz, die Ausbrüche seines Zornes waren weltberühmt und sind es noch heute. Und wenn ich meinen Dienst nach einigen Knochenbrüchen und einem Lungenriss nicht quittierte, so nur, weil es für einen Sekretär ohne Diplom, ich hatte sowohl in Athen wie in Rhodos Pech im Examen, schwer war, überhaupt eine Stelle zu finden. Doch wurden auch die schlimmsten Wutausbrüche durch den Ruf Herkules, Herkules, besänftigt. Es war Deianeira, seine Geliebte, eine so außergewöhnliche Frau an Gestalt und Geist, dass von ihr nur Wunderbares zu berichten ist. Hörst du diese Silberstimme, Polybios? Diesen zitternden Glockenton? Ist sie nicht vollkommen? Ihr Leib, ihr Gang, ihr Geist, die Anmut, mit der sie lacht, singt, Verse zitiert, tanzt, meinen Namen ruft. Die beiden ergänzten sich vortrefflich. Herkules war hünenhaft, robust und einfach, sie zierlich und mit einem unübertrefflichen Sinn für Nuancen begabt. Nicht, dass sich Herkules primitiv nennen möchte. Er liebte den Geist, die Kultur, die Zivilisation. Ja, seine Liebe zu Deianeira war nichts anderes als diese Liebe. Denn Deianeira war für ihn die Schönheit und der Geist. Ihr zuliebe bestand er die ungeheuerlichen Abenteuer seines Berufs und es war seine Leidenschaft, Griechenland für den Geist zu säubern, den er in ihr verkörpert sah. Doch hätte kein Grund bestanden, Herkules für einen nicht vollkommen glücklichen Menschen zu halten, wenn eben nicht seine Schulden gewesen wären. Sie lagen in der Natur seines Metiers und waren unumgänglich. Der Beruf eines Nationalhelden ist nun einmal mit beträchtlichen Spesen verbunden. Er hat zu repräsentieren, neugierig aus aller Welt sprechen vor, die zu bewerten sind. Ein luxuriöser Lebenswandel ist Pflicht, nur das Beste gut genug. Die Schulden quälten ihn, stürzten ihn oft in Verzweiflung. Sein Sinn war aufs Große gerichtet, die Bedrohung des Plattenalltags empfand er als entwürdigend. Der Verdacht stieg in ihm auf, er befreie das Land von den Auerochsen und Straßenräubern. Ich brauche seine Worte, nur den Händlern und Bankiers zuliebe, die keinen Pfennig für seinen kulturellen Eifer hergaben. Dies alles vorausgesetzt, muss sich die Geschichte mit dem König Augias als einen Wendepunkt im Leben unseres Helden bezeichnen. Über Augias selbst möchte ich nicht viele Worte verlieren. Um die Wahrheit zu sagen, war er eigentlich gar kein König, sondern vielmehr der Präsident von Elis. Ja, um genau zu sein, nur der reichste der Bauern, und da es dort zu Lande nur Bauern gibt, auch der, welcher am meisten zu sagen hatte und das elische Parlament präsidierte. Was nun den sagenhaften Mist angeht, von dem man so viel hört, so war er eben Gegenstand einer hitzigen Debatte im Großen Rat gewesen. Es stinkt in unserem Land, dass es nicht zum Aushalten ist. Der Mist steht so hoch, dass man überhaupt nur noch Mist sieht. Letztes Jahr sah man noch die Hausdächer. Nun sieht man auch die nimmer. Wir sind total vermistet. Dafür sind wir die älteste Demokratie Griechenlands. Aber stinken tun wir trotzdem. Es soll Länder geben, wo der Mist nicht so hoch ist. Bei uns ist er aber so hoch. Die Kultur sollte man einführen, wie im übrigen Griechenland. Die Zivilisation. Die Sauberkeit. Entweder misten wir jetzt aus oder wir bleiben im Mist stecken. Es ist höchste Zeit. Männer von Elis, hört unseren Präsidenten Augias. Hören wir ihm zu? Männer von Elis. Natürlich muss man ausmisten. Es ist wohl keiner unter uns, der nicht gegen den Mist ist. Wir sind alle gegen den Mist. Ja, unter den Griechen ist es der Elier, der am meisten gegen den Mist ist. Doch muss mit Sorgfalt ausgemistet werden. Wir sind eine Demokratie. Nun ist die Aufgabe so gewaltig, dass ein Oberausmister gewählt werden muss. Wie leicht jedoch kommt die Freiheit in Gefahr, wenn wir dies tun. Der Mist ist dann fort, aber wir haben ein Oberausmister, und ob wir den auch fortbringen, kann man nicht wissen. Die Geschichte lehrt, dass gerade die Oberausmister bleiben. Doch droht uns eine noch größere Gefahr. Wenn wir jetzt ausmisten, haben wir keine Zeit, unsere Kühe zu besorgen. Die Käse- und Butterherstellung, der Export wird zurückgehen und der Verlust kommt uns teurer zu stehen als die ganze Ausmisterei. Die Ausmisterei sollen die Reichen bezahlen. Wir zahlen genug Steuern. Ausmisten, einfach ausmisten. Elier. Beim letzten Fürstentag in Arkadien hörte ich von einem Herkules, den man den Säuberer Griechenlands nennt. Den brauchen wir. Säubern und ausmisten ist das eine wie das andere. Ich will dem guten Mann mal schreiben. Wir bieten ihm ein anständiges Honorar, zahlen ihm die Spesen, und während wir unser Vieh besorgen, kann er sich an die Arbeit machen. So kommt uns das Ausmisten am billigsten. So kam es, dass sich Augias an Herkules wandte. Der Brief war peinlich. Es war offensichtlich, dass Augeas den Titel Säuberer Griechenlands wörtlich nahm und ein Ansinnen stellte, das den Nationalhelden tief beleidigen musste. Andererseits wieder war dieses Ansinnen von einem Honorarangebot begleitet, das einfach nicht zu übersehen war. So sehr ich zögerte, so sehr mir Unheil schwante, ich musste es für meine Pflicht halten, Herkules über diese Angelegenheit zu informieren. Sie haben es erraten, meine Damen und Herren, mir schwante richtig. Wie ich Herkules den Brief des Augeas unterbreitete und das günstige Angebot nur aufs behutsamste unterstrich, war für mich nicht nur die Treppe hinunter, sondern auch durchs Fenster auf die Straße. Außer einem Beinbruch und einigen Schnittwunden trug ich zwar nichts davon, doch konnte ich mich erst eine Woche später und das Bein eingeschient hinter meine neue Aufgabe machen. Das Angebot des Augeas musste angenommen werden. An der Dringlichkeit dieser Tatsache gab es nichts zu rütteln, hatten sich doch neue Gläubiger eingestellt und schuldete mir unser Nationalheld den Lohn von 2 Jahren. Doch beschloss ich, mit Deianeira zu sprechen, eine neue Unterredung mit Herkules über dieses Thema wäre wohl mit Lebensgefahr verbunden gewesen. Die Heftigkeit tut mir leid, Polybios, mit der dich Herkules behandelte. Oh, bitte. Herkules schätzt dich. Er hat nur eine etwas raue Schale. Aber sein Herz ist gut. Das ist auch das Wichtigste. Das Bein schmerzt dich wohl noch? Die Hauptsache ist, dass ich kein Fieber mehr habe. Und was führt dich zu mir? Der König von Elis schrieb einen Brief. Ach, der drollige Bauernkönig, der von Herkules verlangt, dass er ihm das Land ausmistet. Ich musste über diese Geschichte furchtbar lachen. Ich hatte leider noch keine Gelegenheit dazu, Madame. Mein Bein! Natürlich, Polybios, dein Bein. Du meinst doch nicht etwa, dass wir den Auftrag annehmen sollen? Madame, in Anbetracht unserer Schulden... Haben wir viele Schulden, Polybios? Madame, wir werden von Gläubigern belagert. Von den Betreibungen will ich gar nicht sprechen. Wir stehen vor dem Konkurs, Madame. Ich will meinen Schmuck verkaufen. Madame, Ihre Steine sind nicht mehr echt. Wir waren gezwungen, sie durch falsche zu ersetzen. Nichts in diesem Hause ist mehr echt. Wie viel bietet Augeas? Dies auszurechnen ist kompliziert, Madame. Die Elier sind ein Bauernvolk, fleißig, einfach, ohne Kultur. Sie vermögen nur bis 3 zu zählen, geistig eben zurückgeblieben. Daher haben sie eine Pergamentrolle mit lauter 3s beschrieben, die unsere Dichter noch zusammenzählen. Doch sind es bis jetzt über 100.000 Drachmen. Wären wir damit saniert? Im Großen und Ganzen, Madame. Ich werde mit Herkules reden. Ich danke Ihnen, Madame. Herkules? Deianeira? Du kannst jetzt nicht Bogen schießen. Ich habe mit dir ein ernstes Wort zu reden. Ich höre. Du musst das Angebot des König Augeas annehmen. Deianeira, ich habe meinen Sekretär Polybios die Treppe hinunter und zum Fenster hinaus geschmettert, wie er mir die leiseste Andeutung über dieses Thema machte. Nun, willst du mich auch irgendwohin schmettern? Du kannst doch von mir nicht verlangen, dass ich misten gehe. Wir haben Schulden. Ich habe die schrecklichsten Ungeheuer erlegt, die Giganten besiegt, die Riesen Geriones und Antaios, das Himmelsgewölbe habe ich getragen, das Riesengewicht seiner Sterne, und in die Nebelmeere der Unterwelt bin ich gestiegen. Und nun soll ich das Land eines Mannes ausmisten, der nur bis 3 zählen kann und nicht einmal König ist, sondern nur Präsident? Niemals. Es geht nicht anders. Das musst du nun eben einsehen. Nicht das ist wichtig, was einer tut, sondern wie er es tut. Du bist ein Held. Und so wirst du auch als ein Held ausmisten. Was du tun wirst, Herkules, wird nie lächerlich sein, weil du es tust. Unterdessen hatten sich in Elis große Dinge zugetragen. Eine Ahnung von Hygiene, von frisch gebohnerten Stubenböden, von leuchtend weißen Häusern ging durch das Land. Man fühlte, frische Luft war nötig. Die Hoffnung belebte die Elier, die jedem beschlossenen Umbruch, jeder Erneuerung vorangeht. Neue Parteien bildeten sich, die Sportler schlossen sich zusammen, die Philatelisten freuten sich auf eine neue Briefmarke. Man sprach von einem Geistesfrühling. Alle waren einig, dass ausgemistet werden musste, doch hoffte eben ein jeder dabei noch ein besonderes Geschäft zu machen. Wer wirte etwa zur Harmonie, zum Auerochsen und zum alten Brauch, erwarten zwar auch einen höheren Hauch, doch nachher noch Fremdenverkehr, Korinther, Athener, Meder und Briten, ägyptische Fürsten, thebanische Witwen, mistet Herkules aus. Mistet Herkules aus. Nicht des Geldes wegen, nein. Was nicht sein soll, soll auch nicht sein. Doch der Fremdenverkehr wird auf natürlichen Wegen die Kultur des Elias weiter erregen. Ist der Mist einmal fort, ist der Mist einmal fort. Wir Frauen daneben, aus Bauernkreisen oder gar von einem höheren Leben, erwarten zwar eben ein rein geistiges Streben, doch vom Heros brauchen wir Eros. Wir baden uns griechisch, schminken uns persisch, wir tragen das Mieder auf Indochinesisch. Mistet Herkules aus, mistet Herkules aus. Nicht des Helden wegen, nein, was nicht sein soll, soll auch nicht sein. Doch wird unser Bemühen auf natürlichen Wegen die Kultur des Elias weiter erregen, ist der Mist einmal fort. So hoffen wir eben. Himmelhoch im Lande und im Denken steht der Mist. Der bleibt, wie er ist, ohne höheren Hauch. Wir sind alle dagegen. Doch lassen wir nicht von unserem Geschäft und von unserem Profit, mistet Herkules aus. Nicht des Geldes wegen, nein, was nicht sein soll, soll auch nicht sein, doch wird ohne Profit auf natürlichen Wegen die Kultur des Eliers niemand erregen, ist der Mist einmal fort.